Kundgabe 790. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.02.1939. Göttlicher Wille. Scheinbare Vernichtungsperioden, auch Gottes Wirken. Das ganze Weltall wird regiert vom Willen des göttlichen Schöpfers. Und so ist es nimmer möglich, dass nur annähernd seinem Willen entgegengearbeitet werden kann von Kräften, die doch auch seinem Willen unterstellt sind. Es kann sich der zerstörende Einfluss dieser nur geltend machen in geistiger Hinsicht an den die Erde belebenden Kreaturen, sofern diese selbst im freien Willen stehen und die Gegenkraft sich dieses Willens zu bemächtigen sucht und, um so die Entfernung von Gott zu vergrößern und schließlich eine völlige Trennung von ihm zu veranlassen. Setzet jedoch diesen Kräften euren vollen Willen entgegen, so sind sie machtlos und vermögen nicht das Geringste im Weltall. Und dies muss dem Menschen verständlich gemacht werden, dass alles nur von seinem Willen abhängt. Dass höchstes Glück auf Ewigkeit und ebenso tiefste Nacht und Verdammnis ganz allein als Ursache den Willen des Menschen haben und dass auch euer Erdenzustand gleichfalls durch den Willen des Menschen veranlasst ist, dass ihr euch diesen ja selbst bildet und formt, je nachdem ihr euch dem göttlichen Schöpfer, Kraft eures freien Willens, zu- oder abwendet. Es ist so leicht zu verstehen, dass ja alle geistige gute Kraft also gleich mit euch in Verbindung tritt, so ihr euch dieser willig überlasst, in dem Bestreben, dem Höchsten, eurem Schöpfer zu dienen. Es hat dann keine Gegenkraft Macht über euch, und sie müsste völlig untätig verharren, so die gesamte Menschheit ihren Willen nur in den Dienst des Schöpfers stellen möchte. Und so euch dies verständlich ist, so werdet ihr nun auch die Machtvollkommenheit dessen erkennen, der über das gesamte Weltall gebietet. Er leitet und lenkt alles, so dass es durch Ewigkeiten hindurch unzerstörbar ist. Dass zwar im Laufe der Zeit gewaltige Veränderungen im Schöpfungswerk nachweisbar sind, doch in seinen Grundelementen dieses unzerstörbar bleibt. Und dass der Grund solcher Umgestaltung oder scheinbaren Vernichtungsperioden immer ist, eine neue Fortbildungsmöglichkeit für die unzähligen geistigen Wesen zu schaffen. In einem gewissen Zusammenhang mit dem freien Willen des Wesens stehen auch diese Umgestaltungen, die eben dadurch notwendig werden, wenn der freie Wille nicht im rechten Sinn genützt wird. Es steht zwar auch den schlechten geistigen Kräften der freie Wille zu, doch in der materiellen Schöpfung findet er seinen Widerstand. Und es wird daher jedes sichtbare Einwirken geistiger Kraft oder höheren Willens in der Natur oder an bestehenden Schöpfungswerken immer seinen Ausgang haben bei Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Niemals aber kann solches Geschehen als Äußerung einer Gegenkraft Gottes, als Werk des Bösen angesehen werden, denn Gott allein regiert über alles, was das weite Weltall birgt, und nimmer wird die Gegenkraft ausreichend sein, um in Gottes Walten und Wirken eingreifen zu können. Solches sei euch Menschen gesagt, um euren Glauben zu stärken, auf dass ihr euren Willen nur allein dem Vater im Himmel zuwendet und euch dadurch freimacht von der Gewalt dessen, der euch verderben will. Amen.